Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themensendung und das Thema heißt In mir täuschen sich alle. Wer von euch sagt das? In mir täuschen sich alle. Wer von euch führt ja regelrecht ein Doppelleben? Wer von euch hat ein kolossales Geheimnis, von dem wirklich niemand irgendetwas auch nur ansatzweise ahnt? Wer von euch spielt nach außen hin eine Rolle, die überhaupt nicht dem wahren Ich irgendwie entspricht? In mir täuschen sich alle. Wenn ihr mir so ein bisschen vielleicht euer Geheimnis lüften wollt heute Abend hier, das könnt ihr natürlich auch anonym machen, dann ruft mich an, kostenfrei, unter 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Die großen Geheimnisse, die werden hier heute Abend thematisiert. Eure Geheimnisse. In mir täuschen sich alle. Dieter, 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Warum täuschen die Menschen sich in dir? Ja, weil ich, wie du schon sagtest, vorhin ein Doppelleben führe, indem ich tagsüber ein sehr glücklicher Familienvater bin und in der, sofern ich sag mal, in der Dunkelheit oder wenn meine Kinder ins Bett gehen, dann gehen meine Frau und ich ein paar Stufen höher. Da haben wir unser Kämmerlein. Das ist jetzt nicht das Schlafzimmer, sondern wir haben so eine Dunkelkammer. Und da machen wir so diese gewährten Spiele. SM? Ja, genau. Aber ihr beiden macht das da alleine? Ja, genau. Ist das habt ihr ein eigenes Haus? Ja, ja, wir haben ein eigenes Haus. Und wie alt sind eure Kinder? Meine älteste Tochter, die ist 6. Und dann habe ich noch eine von 3 und noch einen Sohn von 9 Monaten. Und ja, das ist schon seit 7 Jahren machen wir das eigentlich schon. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind 10 Jahre verheiratet. 10 Jahre. Jetzt. Und seid also innerhalb, also in eurer Ehe auf diese Ambition, auf diese Leidenschaft gekommen? Ja, genau. Und ich hatte mal bei meinem Schwiegervater hatte ich mal eine Zeitschrift in der Hand bekommen und da war auch so halt so Kontaktadressen drinne. Und da hatte ich mal nach eine SM-Anschrift dorthin geschrieben und da hatten wir mal so ein Pärchen gehabt hier bei uns zu Hause. Also übers Wochenende so, sag ich mal. Und also das hat uns da echt nicht so gut gefallen. Was hat das Pärchen denn mit euch gemacht oder was musstet ihr mit dem Pärchen machen? Ja, ich sag mal so, aktiv waren nur die Damen, ja, die das mit uns gemacht haben und so, nicht? Und ja, ich stehe mehr so auf den brutalen Schmerz und ich sag mal, meine Frau weiß, was ich brauche in dieser Sache, aber so, jetzt habt ihr da Pärchen hat uns das einfach nicht so rübergebracht, was wir uns erhofft haben, zumindest was ich mir erhofft habe. Dennoch irgendwie seid ihr auf den Geschmack gekommen und habt diese ganze Sache weiter ausgebaut. Ja, genau. Bis hin zu einem richtigen Zimmer, zu einer Folterkammer, sagen wir es mal ganz salopp. Ja. Wie sieht denn diese Dunkelkammer, dieses Zimmer aus? Was finden wir da? Du sitzt gerade drin, wie spannend, wie schade, dass du kein Bildtelefon hast. Ja, ich sitze. Ach, wir würden alles. Ich hab zwar hier 3 Velosfenster drin, aber die sind alle, ich sag mal, der ganze Raum ist hier mit schwarzer Folie eingehüllt. Ja. Und dann haben wir hier so eine kleine Folterbank drin und wir haben auch so kettenmäßig alles hier. Wie ist der Boden? Ist der Boden auch schwarz? Der ist alles schwarz, alles in Folie, alles, ich sag mal so, alles so abwaschbare Folie. Boden schwarz, Wände schwarz. Komplett schwarz. Und die Fenster auch schwarz. Ah, Folterkammer, diverse Ketten hängen an den Wänden. Ja, genau. Was noch? Ja, was haben wir noch hier? Dann habe ich noch ein Schwarzlicht hier drin, damit etwas Atmosphäre noch drin ist. Und wo ich so drauf stehe, wenn so leichte Musik so in den Hintergrund ist. Die jetzt aber nicht da ist. Nein, jetzt nicht. Nein. Wieso bist du denn für dieses Telefonat in euren Folterzimmer da gegangen? Ja, weil ich sag mal, wenn ich hier oben bin, dann bin ich wieder so drauf, dass ich da auch drüber sprechen kann. Ach so, genau. Sonst wenn du brav bei euch in der Wohnküche sitzen würdest, ging dir das gar nicht mehr in die Lippen. Nee, dann ist das Thema tabu. Also ich sag mal, wenn ich hier oben aus dem Zimmer rauskomme, dann ist mein lieben Familienvater. Genau, Rollentausch. Ne? Ja, genau. Ja. So kannst du das Bist du denn jetzt im Moment auch in entsprechendem Outfit? Ja. Nein, im Ernst? Beschreib dich bitte, wie sitzt du da? Also ich sitze jetzt hier, wie gesagt, vor meinem Holzblock und habe so einen schwarzen Ledertanga an mit einem Penis, der so rausguckt. Und mit so einem Gummipenis, der raushängt vorne. So sitzt du da. Ja, und zwar habe ich dort vorne in der Gummieichel eine Dingsnadel drin, sag mal schnell, so eine Sicherheitsnadel. reingesteckt. Aber in der Gummieichel nur? Ja, ja, nicht bei mir selbst. In deiner wirklichen? Obwohl, ich habe es bei mir auch schon mal selbst gemacht. Aber und dass du das so siehst, in dieser Gummieichel tönt sich schon so ein bisschen an. Ja, genau. Also du sitzt in dem Tanga und vor dir hängt ein Gummipenis. Ja. Der durchstochen, ist ja schon wieder sehr schrill, der durchstochen ist mit einer Sicherheitsnadel. Ja, genau. Was hast du obenrum an? Bitte? Obenrum nackt? Obenrum bin ich ganz nackt. Ganz nackt? Ganz nackt, ja. Das ist natürlich das richtige Ambiente für ein solches Gespräch hier nachts mit Domian, ne? Ja, sicher. Also ich finde das echt knuffelig, echt. Aber wie gesagt, also ich sag mal, wenn unsere Nachbarn oder so das rauskriegen würden, ich glaube, ey, ich würde rot werden. Ja, ich wollte jetzt auf unser Thema kommen, ne? In mir täuschen sich alle. Wer weiß das denn überhaupt? Was also denn? Bislang war es ja ein guter Freund von mir, der auch homosexuell ist. Und ich habe denen das mal erzählt. Und ja, der wollte das dann ausprobieren. Und dann habe ich ihm so gesagt, nee, ich sag also mit Männern, also so, dass ich mit Männern direkt diesen Kontakt eingehe. Ich sag nee, ich sag, das muss ich nicht haben. Mhm. Ich sag, wenn, dann müsste da schon eine Frau dabei sein, damit ich da auch wirklich dieses Feeling dann habe. Ne? Und also meine Frau, die ist da schon so weit, sie hält sich da noch so ein bisschen den Stunts vor, weil angefangen hat das damals bei uns, ich hatte meine Frau mal mit einer Zigarette verbrannt und so. Und da hat sie gleich einen Orgasmus bekommen. Ja, ja, so ungefähr. Da sagt sie, das erregt mich ja voll, ne? Jetzt verrate uns doch mal bitte, jetzt hast du so eine Andeutung mal, verrate uns mal bitte, was da allnächtlich oder nicht allnächtlich oder ab und zu dann in eurer Folterkammer abgeht. Was macht ihr da miteinander? Ja, wir machen das zweimal die Woche und ja, von Peitsche bis Schraubenzieher und so und Rasierklingen. Und ich habe auch schon mal von meiner Frau, also zu meiner Frau gesagt, sie möge mir mal einen Hammer vor die Hoden hauen. Also das war ja nicht so das Ding, was ich da hatte. Also nee, das war war unangenehm. Das hat sie gemacht dann? Ja, das hat sie gemacht. sie hat dir mit dem Hammer vor die Hoden gehauen und hast du gesagt, nein, so weit muss es dann doch nicht kommen. Nein, nein. Also ich habe ihr, wir haben damals ausgemacht, also wenn wir in diesem Akt drinne sind, nicht, dass ich dann sage, so nach 2-3 Minuten, nee, komm, lass es oder so, das ist schon schmerzhaft. Dann wird das auch knallhart durchgezogen. Ne? Da kann ich ruhig 5-mal sagen, Mausi, lass sein, das tut mir weh oder so. Die macht dann voll extrem. Aber habt ihr nicht, normalerweise ist das ja in der SM-Szene so üblich, dass es irgend so ein Codewort gibt, welches dann sagt, nee, Schluss. Nein, solltet ihr vielleicht doch knallhart weitergezogen. Also mit dem Hammer vor die Hoden kommt nicht nochmal vor. Nee, nee. Was ist denn, wenn 6 Jahre ist das eine Kind alt, ne? Ja. Du könntest dieses 6-jährige Kind, wenn es so durch das Haus wuselt, doch mal in diese Kammer reingehen. Ist das nicht schon passiert? Ja, sie war schon mal oben in der Kammer, aber Gott sei Dank war das tagsüber, weil meine Frau hatte vergessen abzuschließen oben. Und dann ging sie auch rein und sagte, was ist das hier? Ich sag, Papa, Mama tun hier nur die Schinken immer fürs ganze Jahr aufhängen und so. Ja, was soll man so ein 6-jähriges Kind dann auch sagen? Ne? Die Schinken. Ja. Die Schinken werden da aufgehängt. Ja, genau. Nur ist dieses Kind irgendwann auch mal 10 oder auch 15. Ja. Wann wollt ihr das immer geheim halten vor euren Kindern? Tja, das stellen meine Frau uns und ich uns auch schon so die Rede, ob wir es irgendwann mal preisgeben. Denn ich denke mal, der Spruch heißt ja, lebst du, ist der Ruf erst ruiniert, lebst du völlig ungeniert, ja. Aber ich denke mir, jetzt mit 6 Jahren machen wir uns da eigentlich noch keine Gedanken drüber. Also ich finde auch, dass die Kinder erstmal einen guten Schlag älter sein sollten, ehe man sie da einweiht. Aber ihr seid fest entschlossen, das schon so in eurer Verwandtschaft, Bekanntschaft, Nachbarschaft strikt geheim zu halten. Ja, das ist, ja doch. Warum eigentlich? Man könnte ja sagen, okay, da müssen die Leute halt damit leben, dass ihr auch eine solche Sexualität habt. Ja, nein, das Sexualität, ja gut, ich meine, Sexualleben hin, Sexualleben her, ihr da treibt es gerade so, wie er es möchte. Ne? Ich denke, wenn es, man macht es ja auch vom Kopf her, ne? Was einem am besten gefällt. Und uns gefällt es momentan so ganz gut. Ne? Also es ist schon so ein bisschen Scham da, ne? Wenn es raus nach außen sickern. Ja, Scham ist auch da, ja. Aber ich sag mal, die erfreulichste Nachricht hatte damals, wo mein Sohn da geboren ist, nicht? Und da sagte meine Frau, haben wir so zurückgerechnet, und da sagte meine Frau, ja, das ist oben im Zimmer passiert. Das finde ich sehr schrill. Wenn der Kleine mal alt ist, also wenn er mal 18 ist oder so, und wenn ihr ihm das dann erklärt, dass er bei so einem harten SM-Akt entstanden ist, finde ich abgefahren. Ja, ich wäre vielleicht auch gerne bei so einem harten SM-Akt entstanden. Hat ja, das strahlt ja aus Leben aus irgendwie. Ne? Ja, aber ich habe Angst, dass meine Kinder irgendwann mal, wenn sie es erfahren, in so einem Alter, ich sag mal so 16, 17 oder vielleicht 18, wie du schon sagtest, dass sie dann sagen, nee, also mit euch wollen wir nichts mehr zu tun haben oder so. Glaube ich nicht. Wenn sie entsprechend vorbereitet werden darauf und sie auch verstehen, dass das eine Form der sexuellen Spielart unter Menschen ist, wenn das auf gegenseitigem Einvernehmen beruht, ist es doch. Ihr müsst es erziehungsmäßig vorbereiten, dass es eben nicht nur die Blümchen-Sex-Geschichte gibt, ne, im Leben. Habt ihr denn übrigens Blümchen-Sex? Habt ihr auch noch ganz normalen Sex miteinander? So missionarsmäßig? Auch so normalen Sex. Und nee, unten im selten. Unten im Eheschlafzimmer ist nicht mehr so viel los. Nee, Eheschlafzimmer nicht mehr so. Jetzt würde ich ja ganz gerne wissen, was du so vom Beruf machst, nur ich möchte es eigentlich... Ich bin selbstständig. Ja. Wir wollen auch nicht zu viel verraten, nicht, dass du irgendwie erkannt wirst. Ne? Nee, ich habe einen Kaufmannsladen, das kann ich so sagen. In also Dieter? Auch so SM-Sachen, so. Ach so, was verkaufst du? Ja, ja. Ja, dann liegt es doch irgendwie nahe, dass du selbst auch so drauf bist. Ja, ich habe vor kurzem jetzt ein zweites Kino eröffnet. Ja, dann ist das so alles geil. Ich dachte, du würdest jetzt irgendwie Sparkassenangestellter sein. Nein, um Gottes Willen. Oder Birnen verkaufen auf der Straße oder sowas. Ja, dann ist das ja alles so. Dann verstehe ich es nicht, dass du dich da schämst und das so geheim hältst. Ja, weil die Nachbarn und so und auch Verwandten und so, die wissen das eigentlich gar nicht, dass wir... Die denken doch sowieso, dass ihr das auch macht, wenn ihr so Kram verkauft. Ja, nein, ich habe meine Schwiegereltern habe ich immer gesagt, dass ich Versicherungsangestellter bin. Ja gut, aber eure Kundschaft, die kennt euch doch dann. Ja gut, die Kundschaft, also mit den Kundschaft, da spreche ich genauso jetzt drüber, als wenn ich jetzt zu dir sage, so und so sieht das aus oder jetzt Millionen von Zuschauern jetzt zuhören oder so, nicht? Also so spreche ich mit meinen Kundschaft auch. Also sagen wir mal, in Dieter und seiner Frau täuschen sich nicht alle, aber viele Leute. Ja, viele. Viel Spaß miteinander noch. Ja, danke. Tschüss, Dieter. Tschüss. Danke, tschüss. Also, unser Thema heute Nacht heißt, in mir täuschen sich alle. Ich habe gerade schon so Stichworte gesagt, von wegen Doppelleben oder großes Geheimnis oder dass man vielleicht so nach außen hin irgendwie ganz, vielleicht auch ganz spendabel immer tut und im tiefen Inneren ist man oder seid ihr oder du, der gerade zuschaut, ein absoluter Geizkragen. Vielleicht spielt ihr so draußen im Leben oder in der Familie oder im Berufsleben eine ganz andere Rolle, als ihr in Wirklichkeit so tief in eurem Inneren, in eurer Seele seid. In mir täuschen sich alle. Wer von euch sagt das? 0800 5678 111, Telefonnummer kostenfrei und die Faxnummer 0800 5678 110. Wir alle haben doch irgendwie kleine Geheimnisse oder etwas größere Geheimnisse. Und davon ahnen vielleicht ganz viele Leute überhaupt gar nichts. Und wenn ihr mir ein bisschen erzählen wollt heute Abend, hier so unter uns in der Anonymität der Nacht, dann könnt ihr das machen. Es geht weiter mit Mustafa. Mustafa ist 19 Jahre alt. Ja, hallo? Schönen guten Morgen, Mustafa. Ah, guten Morgen, Domian. Also erstmal muss ich loswerden, dass ich deine Sendung echt super finde. Das freut mich sehr. Zweitens muss ich loswerden, dass ich echt super nervös bin. Das macht gar nichts. Ja, also ich finde deine Sendung echt super toll. Ich höre die auch jeden Abend, wenn ich kann. Und du hast dich zu diesem doch heiklen Thema gemeldet. Ja. Ich habe ein sehr großes Problem, glaube ich. Und zwar, erstmal fange ich mal an, meine Situation zu beschreiben. Ich komme aus einer arabischen Familie. Dachte ich mir schon. Eltern sind sehr konservativ, also extrem konservativ. Mhm. Als Schandtat würde es schon heißen, wenn ich eine deutsche Freundin hätte. Mhm. So, Darf ich kurz fragen, wie lange deine Familie schon in Deutschland ist? Oh, 25 Jahre, kann man sagen. Mhm. Also du bist hier geboren, ne? Ich bin hier geboren, ja. Und zwar geht es um Folgendes. Also ich bin auch bekannt unter dem Bekanntenkreis, also meine Freunde auch, die kennen mich eigentlich als den Mustafa, sage ich jetzt mal, der nie was Falsches tut, der immer den geraden Weg geht, der... Mhm. Also, ich sag mal, der Vorzeigejunge überhaupt. Heißt du wirklich Mustafa? Nein. Nein. Mhm. Heiß ich nicht. Also, ich gelte wirklich als der Vorzeigejunge. Mhm. Und das Problem ist aufgetaucht, ich sag mal, mit dem 16. Lebensjahr. Da habe ich so langsam gemerkt, dass ich Neigungen habe zu meinem eigenen Geschlecht, dass ich sozusagen schwul bin. Mhm. So. Und das Ganze an. Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Hm. Weiß ich ehrlich gesagt immer noch nicht. Wie hast du das denn gemerkt? Bitte? Wie hast du das gemerkt? Oder wie hast du es überhaupt zugelassen, dass du es merkst? Gut, also angefangen, das erste Mal kann ich mich daran erinnern. Ich habe Fußball gespielt und wie das nun mal so ist, nach dem Spiel wird gemeinsam geduscht Und da war an einem Tag, das war das Peinlichste, also was mir je passiert ist in meinem Leben. Und also das war echt das Höchste. Und zwar, ich weiß nicht, aber irgendwie hat es mich erregt, wenn ich den Männern auf den Arsch geguckt habe, wenn ich das mal so sagen kann. Beim Duschen. Ja, beim Duschen. Mhm. Und ja, das war so, ich sag mal, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass sich da bei mir was regt, wenn jetzt, ich Männer angucke. Jetzt sind 3 Jahre vergangen, du bist jetzt 19 Jahre alt. Ja. Führst du auch schon ein Doppelleben? Hast du auch ein schwules Leben? In der Beziehung bin ich ein, ich sag mal, ein, also jemand, der die Sache dann auch angeht. Ich sag mal, in den 3 Jahren habe ich schon zahlreiche Männerbekanntschaften gehabt. Ich habe auch schon oft Sex gehabt mit Männern. Und nur das Problem dabei ist, ich will es mir selber nicht zugestehen, dass ich schwul bin. Und deswegen schränkt sich das ganze schwule Leben, sage ich jetzt mal, allein auf die sexuelle Basis. Das heißt, du hast dich noch nie verliebt in einen Mann? Nein. Mhm. Also ich... Warst du überhaupt schon mal in deinem Leben verliebt? Für mich ist Liebe sowieso so eine Sache, aber ich glaube nicht. Ich würde sagen, ich würde das eher verneinen. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Nein, ich bin mittlerweile umgezogen. Ich wohne im Wohnheim. Mhm. Hast du denn noch engen und regen Kontakt mit deinen Eltern? Ich bin am Wochenende eigentlich immer bei denen. Und warum wohnst du in einem Wohnheim? Weil ich studiere. Ach so, in einem Studentenwohnheim. Ja, Achso, ich dachte jetzt... Ja. Nein. In einem Studentenwohnheim. Und um nochmal auf die Beziehungen einzugehen mit den Männern, die ich... Also ich kann mich nicht einmal mit denen unterhalten, ist mir aufgefallen. Du willst nur Sex haben? Ja, wo lernst du die kennen? Wo gabelst du die auf? Es gibt da so bestimmte Szene, Clubs und ich bin zum Beispiel ab und zu auch mal in Düsseldorf, da gibt es bestimmte Clubs und so. Nun könnte ich mir auch vorstellen, dass deine Familie, du bist ja 19 Jahre alt, das muss nicht unbedingt sein, dass die auch schon mal so nach Freundin fragen. Was sagst du denn dann? Dass meine Familie bei meiner Freundin fragt, oder was? Nee, dass deine Familie nach einer Freundin fragt. Ach so, das ist ja das, was ich direkt am Anfang gesagt habe, dass selbst das, also ich kann mir sehr gut vorstellen, oder ich weiß, dass meine Eltern auf jeden Fall eine Ahnung haben, was das angeht, dass ich garantiert eine Freundin habe, oder? Aber die würden niemals auf die Idee kommen, irgendeinen Kontakt zu ihr herstellen zu wollen oder ähnliches. Moment, hast du auch noch eine Freundin? Oder? Ja, das ist noch eine andere Sache. Das hast du gar nicht erzählt? Ja. Du hast zur Tarnung quasi eine Freundin? Ja, genau. Obwohl ich das, also ich muss das moralisch wirklich absolut abwerten. Ist dieses Mädchen eingeweiht? Nein. Und dieses Mädchen kommt auch schon mal mit dir zu deinen Eltern nach Hause? Nein, um Gottes Willen. Das nicht? Nein, auf keinen Fall. Wie sieht denn... Also das Mädchen ist, ich sag mal, zur Tarnung... gegenüber meinen Freunden, also meinen Freunden. Aber das Mädchen denkt nicht, dass ihr miteinander zusammen seid und ist unglücklich darüber, dass nichts Richtiges läuft. Das nicht. Doch. Also sie weiß wohl, dass wir miteinander, also dass wir zusammen sind, aber also sie schätzt mich schon für einen. Also sie hat mich zum Beispiel mehrmals gefragt, wann es denn eigentlich soweit wäre, weil ich habe noch nie mit ihr geschlafen. Warum? Ich könnte das auch niemals über das, ich könnte das nicht einfach mit ihr schlafen. Warum hast du sie denn, wenn du sie schon zur Tarnung hast, sage ich jetzt mal so, warum hast du sie denn dann noch nicht mal mit nach Hause genommen und deinen Eltern präsentiert? Weil auch das meine Eltern verachten würden. Wie, wenn du eine Freundin, weil sie eine deutsche Freundin ist? Ja, genau. Das ach, du das lieber, weil ist das kompliziert bei euch. Ja, und Und du machst, durch dieses ganze Lügengeflecht machst du dir ja dein Leben... welches vielleicht ein schwules Leben ist, so hört sich das zumindest an, auch kaputt, weil du gar kein Herz entwickeln kannst zu einem Mann. Ja, ne? Keine Herzensebene. Das ist das Problem. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn ich mit der ganzen Wahrheit rauskomme, dann werde ich verachtet werden. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ich werde von der ganzen Familie? Von der Familie, von dem Freundeskreis, ja auch, weil das sind alles so... Das sind zwei verschiedene Welten, Domian. Ich glaube nicht, dass du dir das vorstellst. Oh, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, ich glaube nicht, dass doch, du kann ich mir sehr gut. Ich weiß es nämlich von einem jungen Mann, mit dem ich mal sehr eng befreundet war, der aus einer sehr konservativen türkischen Familie kam. Ja, gut, dann kannst und du dir das vorstellen. Der bisexuelle Neigungen hatte. Und es der sind hat mir, echt verschiedene der Welten. Hat zu mir damals gesagt, wenn mein Vater das wüsste, was wir miteinander machen, der würde mir die Hände abschlagen. Das hat er zu dir gesagt. Das hat der Freund zu mir gesagt. Ja. Also ich ermesse das und ich weiß, wovon du sprichst. Deswegen. Wie ist das denn überhaupt mit der Mutter? Ist deine Mutter auch so hart drauf oder könntest du bei ihr eher noch eine Verbündete finden? Auf meine Mutter will ich gar nicht so großartig eingehen, weil meine Mutter, ich sag's mal ganz hart, nichts zu melden hat. Mhm. Hast du noch Geschwister? Ja, drei noch. Drei? Ja. Brüder oder Schwestern? Zwei Schwestern und einen Bruder habe ich. Und da ist auch keiner dabei, der so ein bisschen, mit dem du mal ganz offen reden könntest? Nein, es geht einfach nicht. Mhm. Ich könnte das auch von mir aus nicht, weil ich wüsste dann auch ganz genau, dass ich diese Menschen verletzen würde. Das ist völlig egal. Wie verletzen die dich denn im Moment? Entschuldige mal. Nimm doch bitte keine Rücksicht drauf. Aber Domian, ich habe doch eine Schuld. Wieso hast du eine Schuld? Ja, okay, Schuld ist vielleicht nicht... Die Familie trägt Schuld, wenn sie dich so in eine Zwangsjacke steckt und sie dich nach ihren Vorstellungen formen will, trägt die Familie Schuld. Egal, ob es eine ausländische Familie oder eine deutsche Familie ist. Vielleicht kommt es auch darauf an, wo ich damit anfange. Also, ich kann ja unmöglich hergehen und das versuchen irgendwie zu verbreiten. Mhm. Das ist auch einzeln. Also, wenn ich mich dann dazu bereit erklären, also mit mir selbst ein Gleichgewicht finden könnte, das dann wirklich nicht mehr verhüllt zu tun, mhm, dann müsste ich irgendwie wissen, ich weiß es nicht. Ich kann doch nicht, weiß ich nicht, in die Zeitung setzen. Nein. Ich bin schwul. Nee, das nicht. Aber es reicht schon aus, wenn du für dich sagst, ich bin schwul und ich will das auch sein und ich will das auch leben. Ich muss dich jetzt noch was fragen mit dieser Freundin, das kapiere ich nicht. Wenn deine Familie dieses auch ablehnt, dass du eine deutsche Freundin hast, dann sagst du auf der anderen Seite wieder, sie ist zur Tarnung da. Aber du kannst es ja gar nicht thematisieren. Warum hast du denn diese Freundin überhaupt? Naja, wie soll ich das sagen? Also es geht weniger um meine Eltern bezüglich jetzt dieser Freundin. Ach so, um andere Leute. Geht eher um meinen Freundeskreis, um meinen Bekanntenkreis. Ich verstehe, ja. Es kann ja nicht sein, dass ich mit 19 Jahren immer noch keine Freundin habe. Könnte auch sein, aber ich verstehe das. Die dient also als Tarnung für... So, pass mal auf. Dieses wäre vielleicht ja schon mal der allererste Schritt, dich von dieser Freundin zu trennen. Ja. Denn das ist ja nun eine wirkliche Lüge. Und es ist auch nicht korrekt dem Mädchen gegenüber. Die macht sich ja vielleicht Hoffnungen und du benutzt sie ja nur. Das ist schon mal der allererste Schritt. Ja. Der zweite Schritt wäre, dass du dich mehr auf dich selbst auch einlässt, mit dem Ziel, dass du vielleicht auch mal eine etwas längere Beziehung mit einem Mann zustande kriegst und dass es nicht nur um Sex geht. Ja. Bist du noch da? Ja. Das knackte gerade so. Und das Fernziel wird irgendwann sein, dass deine Eltern, deine Familie das erfahren. Das Fernziel. Das ist für mich unvorstellbar. Es ist absolut unvorstellbar, dass meine Eltern das wissen und dass meine Eltern damit klarkommen können. Die werden wahrscheinlich sowieso noch zwei verschiedene Welten. Du hast recht, ja, natürlich. Aber das Zweite ist nicht dein Problem, Mustafa. Das ist ihr Problem. Es ist auch mein Problem, weil ich der Urheber dafür bin. Was heißt Urheber? Urheber hört nach Schuld an. Ja, du bist der Grund, aber es ist halt so. Es ist nun mal so, wie es ist. Und da das ist keine Aussage, es ist nun mal so, wie Doch, es ist. Du kannst dafür ja nichts. Du bist so auf die Welt gekommen oder es hat sich bei dir so ergeben und es ist keine Schande, dass es so ist. Du brauchst dich nicht dafür zu rechtfertigen oder erklären, warum du schwul bist. Es ist wie andere Heterosexuelle, die brauchen sich auch nicht erklären. Das ist was ist die Alternative? Wir müssen immer so denken. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du ein alter Mann wirst in Lüge. Na toll. Möchtest du das? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Es sagt sich alles so leicht, aber etwas zu tun, das ist das Problem. Es sagt sich sehr leicht und es ist sehr schwer zu handeln. Das weiß ich auch, brauchst du mir nicht zu sagen. Ja. Aber bevor man Schrittchen für Schrittchen handelt, muss man auch erstmal es sagen, auch wenn es sich leicht sagt. Domian, weißt du, was mich ehrlich gesagt total aufregt? Na. Das sind diese aufgeblasenen Arschlöcher. Es sind meistens, ich sag jetzt mal Deutsche, muss ich zugeben, die das, wenn ich das jetzt höre, in Talkshows oder sonst wohin, die sich das einfach nicht vorstellen, die sich das so einfach vorstellen. Ich habe dir das gerade gesagt, dass ich das selbst erlebt habe. Ja, dass du das nachvollziehen kannst. Ja, und ich sage ja auch nicht für dich, dass du mit wehenden Fahnen jetzt durch die Straßen rennen sollst und ich bin schwul, hallo, ich bin toll. Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch einfach dafür, dass du Schrittchen für Schrittchen zu dir selbst kommst, zu dir selbst findest. Und ein Schritt ist, wie gesagt, dass du dich von der Freundin trennst und versuchst einfach mal auch mal eine Freundschaft mit dem Jungen aufzubauen, die vielleicht, aus der vielleicht auch eine Liebe mal werden könnte, dass der Sex gar nicht so dominierend ist. Junge, wie kompliziert. Jetzt haben wir 12 Minuten miteinander geredet. Ich bin kein Junge, du. Nein, entschuldige, das war jetzt auch, das war nur nett gemeint. Ich habe mit mehr Männern geschlafen als du. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber das war jetzt nicht böse gemeint. Ja. Du bist ja ein bisschen jünger als ich, dann darf ich das auch mal sagen. Ja, Mann, da sage ich ein Mann. Sei ein Mann und gut. Zieh dein Ding durch und dein Leben. Domian, ich muss wirklich nochmal sagen, ich finde deine Sendung echt prima, weil sie auch anderen Leuten, ich finde, verhilft, sich selbst zu finden. Ich wünsche dir alles Gute. Gut, danke dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Tim. Und Tim ist 22 Jahre alt. Ja, hallo. Tim. Ja, hallo Domian. Unser Thema heißt, ich habe es gerade schon ein paar Mal gesagt, aber für die Leute, die gerade zugeschaltet haben, in mir täuschen sich alle. Ne? Und du hast jetzt zu diesem Thema angerufen. Ja, genau. Also ich habe zwar nicht ganz so ein ernstes Thema wie gerade, der Mustafa. Mhm. Also ich komme eigentlich mit meinem Thema eigentlich auch ganz schön klar. Also ich habe keine Probleme damit. Ja. Mhm. Also ich schildere das Ganze mal. Bitte. Und zwar bin ich so gesehen eigentlich der liebe Nachbarsjunge von nebenan. Bin immer gut angezogen, höflich und zuvorkommend und so. Gehe auch ganz regelmäßig zur Arbeit und so. Und zur Kirche? Nee, das nicht. Das ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Aber, ja, nach meinem 9-Stunden-Tag, also regulären 9-Stunden-Tag, ja, arbeite ich noch ein bisschen als Callboy nebenbei. Mhm. Und ja, also ich denke mal, das könnten sich viele bei mir nicht vorstellen. Also wenn meine Lehrerin das in der Schule mitbekommen würde, also ich glaube, die würde tot umfallen. Was machst du für eine Schule? Nee, also früher. Also. Ach so, jetzt. Ich dachte, du würdest irgendwie jetzt noch irgendwie Abendschule machen. Oder nee, so. Nee, nee. Also ich bin in der Gastronomie tätig, im Hotelgewerbe und bin hier auch in Düsseldorf im großen Haus untergebracht. Ja, wir müssen jetzt nicht das Haus noch nennen. Nee, dann fliegt ja alles auf. Hier gibt es ja einige große Häuser. Ja, einige wunderbare große Häuser. Ja, doch, kann man sagen. Ja, wie gesagt. Ja, und dann bist du abends noch Callboy. Jeden Abend und nur ab und an. Ja, kommt halt drauf an, was los ist. Ne? Warst du heute Abend auch schon im Dienst? Nee, aber heute Nachmittag. Heute Nachmittag? Ja. 22 Jahre, wie lange machst du das jetzt schon, dieses Doppelleben? Ja, ich habe vor 2 Jahren angefangen und ja, das Ganze fing halt über so eine Gay-Hotline an. Mhm. Und ja, da habe ich halt meinen Stammkundenkreis erstmal ausgebaut. Mhm. Also du bedienst ausschließlich Männer? Ja, also ich bin schwul. Du bist schwul. Deswegen ist wieder sozusagen die schwule Sendung, so wie gestern, wo 3-4 Leute schwul hintereinander waren. Ja, genau, ja. ja, wie gesagt, da habe ich halt über so eine Gay-Hotline angefangen und meinen Stammkundenkreis aufgebaut. Auch ja, relativ gut zahlende Gäste. So. Sind das so Leute, die du dann auch zu Hause privat aufsuchst? Ja, also ich mache das mittlerweile wirklich so. Also ich mache Hotelbesuche, Hausbesuche, aber ich können auch gerne zu mir kommen, da ich alleine wohne. Wie viele Männer bedienst du so in der Woche? Ja, es kommt drauf an. Also da wir relativ große Messestadt sind, in der Messezeit, also kommt schon zwischen 15 bis 20 Männer halt in der Woche. Ne? Oh. Und was zahlen die so im Durchschnitt pro Auftritt oder pro... pro Buchung. Pro Buchung, ja genau. Nein, also wenn die zu mir nach Hause kommen, dann habe ich halt einen Festpreis. Also das wären ja um die 200 Mark. Und da ist eigentlich fast alles drin. Also Oralverkehr, Analverkehr. Auch nur Onanieren, wenn sie halt möchten. Halt, also da stelle ich mich halt auf deren Wünsche natürlich drauf an. Und ja, wie gesagt, und dann, wenn ich wirklich Hausbesuche mache oder so, dann wird es schon teurer. Denn man muss ja schließlich die Anfahrt noch mitrechnen. Spesen, die Cola für zwischendurch und so. Ja. Da kommst du aber auf gut Kohle, ne? Ja, doch, also... 200 Mark und bei so vielen Freiern, sagst du auch Freier oder Kunden einfach? Ja, also ich finde Kunden. Kunden, also cool ist ja, ja. Ja, Freier klingt auch ein bisschen altbacken. Das fragt sich natürlich der schlaue Zuhörer. Wenn der Tim schon sowas macht und offensichtlich siehst du entsprechend auch gut aus, dass die Leute so viel Kohle dahin blättern oder du machst es sehr gut, warum geht er noch schuften in ein Hotel für ein paar Mark 50? Ja, also wie gesagt, hauptberuflich möchte ich das jetzt hier nicht machen, also Callboy. Also ich denke mal so jetzt am Anfang so, da ich ja auch relativ jung bin und so und mich ja auch noch irgendwie aufbauen muss, so, ne? So lebensstandardmäßig und so, denke ich mal, ist das eigentlich ein guter Anfang schon mal. Das ist ja löblich, was du sagst, aber wird man dann nicht, beobachtest du dich denn nicht auch dabei, dass du vielleicht mal so schwach wirst und denkst, ach, ich schmeiß den ganzen anderen Kram hin und mach nur noch das? Ja, einerseits schon, aber wie gesagt, es gibt auch schlechte Zeiten. Jetzt zum Beispiel im Sommer oder so, da lief überhaupt nichts. Ne? Also ich habe okay, ein oder zweimal ja, in zwei Wochen oder so. Was ist denn dein Plan, dein Lebenstraum? Was möchtest du denn machen? Also wie gesagt, ich bleibe in im Hotelgewerbe und wie gesagt, das mit dem Callboy, das werde ich jetzt ein paar Jahre durchziehen. Mal gucken, vielleicht auch heute oder auf morgen schon aufhören. Kommt halt drauf an. In mir täuschen sich alle. Wer weiß denn überhaupt was um dein zweites Leben? Ja, also mein Freund weiß Bescheid. Du bist befreundet? Ja, ich habe einen Freund. Mhm. Und der nimmt das eigentlich locker mit. Der macht nämlich mit. Wie, der macht mit? Der ist dabei dann auch noch? Ja, also wir bieten uns auch zu zweit an. Mhm. Und das kommt auch relativ gut an. Mhm. Also der weiß Bescheid? Der weiß Bescheid und dann halt noch ein ganz guter Kumpel von mir. Das war's dann aber auch. Das war's dann. Hast du noch Kontakt zu deiner Familie? Ja klar, super Kontakt, deswegen... Und die würden aus allen Wolken fallen wahrscheinlich, ne, wenn die das erfahren würden, oder? Ja, denke ich mal schon. Ein gutes Haus, so ganz normale, biedere Leute, brave Leute, bürgerliche Leute. Ja, doch, doch. Mhm. Mhm. Geschwister? Habe ich auch. Und ihr sitzt dann nochmal schön Weihnachten zusammen unterm Christbaum und so, erzählt euch schöne... So, singen noch schön, ne? Genau, ihr Kinder dann kommen mit und sowas, ne? Nee, also wie gesagt, da weiß überhaupt keiner Bescheid und deswegen, die würden wirklich umfallen. Mhm. Kommst du damit, du erzählst das sehr locker. Kommst du damit klar oder treiben dich doch schon mal irgendwie üble Gefühle um, dass du denkst, ah, es ist doch nicht richtig, was ich mache? Und ja, einerseits denke ich mir natürlich schon, ja, ist es anständig und so, halt moralisch gesehen, aber andererseits denke ich mir auch, ja okay, diesen Job gibt's schon so lange, ne? Mhm. Hast du nicht Angst, dass das irgendwie durchsickert da bei deinem Arbeitgeber und dass du da Schwierigkeiten bekommen könntest? Ja klar, da habe ich schon Angst. Deswegen, wenn mich Leute auch halt ins Hotel bestellen und ja, da auf einmal so ein Name klingelt halt, ne, dann sage ich auch irgendwie so, oh, tut mir leid, heute keine Zeit oder so. Ne? Also in deinem Hotel, wo du arbeitest, passiert nichts? Nee, überhaupt. Deswegen, das wäre ja noch schlimmer. Jetzt erzähl mir das mal bitte mit deinem Freund. Das geht mir ja nicht so richtig rein. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt ein gutes Jahr zusammen. Mhm. Hast du ihm das direkt offenbart, dass du das machst? Oder wie habt ihr euch kennengelernt überhaupt? Ja, wir haben uns eigentlich über einen Job kennengelernt. über diesen Callboy-Job? Mhm, genau. Wir wollten erst sozusagen so eine Kooperation. Also er war vorher auch schon Callboy? Genau. Führt er auch so ein Doppelleben wie du? Hat er auch noch eine andere Existenz nebenher? Ja, genau. Ja. Und ja, wie gesagt, und dann hat sich wirklich mal eine richtige Beziehung daraus ergeben. Mhm. Und deswegen, und wir können das Ganze auch wirklich gut trennen. Also das ist natürlich eine interessante Variante. Ich hatte gestern ja so einen Fall, wo halt in einer Beziehung einer ein Callboy war und der andere nicht. Ja, aber, genau. Ne, aber ihr könnt euch das kann ich mir schon, ich erahne das schon, da kann mir das eher vorstellen, dass ihr euch gegenseitig begreiflich machen könnt, das ist Job und hier, das ist unsere Beziehung. Und ihr wisst also, beide, wovon ihr redet. Im Bett läuft auch alles viel anders ab als beim Gast im Bett. Das glaube ich, ja. Also mit meinem Freund, deswegen. Ja, und ihr wisst eben genau, wovon ihr redet, ne? Wenn, ja, doch. Mhm. Das ist interessant. Deswegen, ich hatte gestern auch versucht durchzukommen, leider hat es nicht geklappt, da hätte ich nämlich auch also ein paar Mal Ratschläge geben können. Deswegen, den hätte ich nämlich auch raten können, ja, wenn er Lust hat oder so, eventuell dann sogar mal mitzumachen. Vielleicht hätte er da ja wirklich mal Lust empfunden oder so. Glaube ich nicht, wie der Anrufer gestern doch so gestrickt war. Wenn du mit deinem Freund das zusammen machst, ne? Also ihr bedient auch schon mal Kunden zu zweit, hast du gerade gesagt. Ja, ne? Genau. Das ist dann auch absolut Business. Das ist Business. Das ist Geschäft und da bist du auch nicht irgendwie eifersüchtig, wenn irgendein blöder Kunde, den du eigentlich doof findest, deinen Freund da angrabbelt. Nee, und das ist gar nicht egal. Deswegen, ich weiß ja, was ich von meinem Freund habe und wie er da so eingestellt ist. Und ihr beiden könnt eure private Sexualität vollkommen genießen und abschotten von diesem ganzen geschäftlichen Kram. Ja. Ja, also man muss das ja auch so sehen. Also wenn ich da Kundschaft habe oder so, oder wir Kundschaft haben, dann ist das ja wirklich meistens in einer halben Stunde oder so erledigt. Mhm. Habt ihr denn überhaupt noch Lust aufeinander, wenn ihr da manchmal so viele Männer befriedigt habt? Und ja, okay, wenn wir wirklich einen harten Tag hinter uns haben, im doppelten Sinne, da dann ist natürlich die Lust. Dann ist nur noch Kuscheln angesagt wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, ja. Also, und ich denke mal, das ist manchmal auch viel schöner, als ja Sex zu haben. Na klar, natürlich, ne? Ja. Gut, Tim, ich danke für deinen Anruf. Ja, ich hoffe, es war mal was Netteres dazwischen. Das war interessant, ja, und kommt gut über die Runden, ihr beiden. Ach, ich denke mal. Und habt euer Fernziel vielleicht vor Augen, dann doch irgendwie was ganz anderes mal zu machen. Und das sowieso. Also damit die Menschen sich nicht mehr täuschen müssen. Alles Gute, schönen Gruß an den Freund. Ja, tschüss. Danke. Ciao. Hey, 5 Minuten über unsere Pausenzeit. Das heißt 1.35 Uhr, 30 Sekunden, jetzt noch eine Pause. Nur 36 und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow live, Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, in mir täuschen sich alle. Wer von euch kann das so sagen, in mir täuschen sich alle oder die meisten täuschen sich in mir. Ich mache etwas oder ich mache etwas, wovon kaum jemand eine Ahnung hat oder vielleicht niemand eine Ahnung hat. Oder ich bin etwas, ich habe etwas in mir, was niemand für möglich hält. Gibt es sowas bei euch? Telefonnummer 0800 567 8111 und die Faxnummer 0800 567 8110. Julia ist dran. Julia ist 26 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wo liegt's denn bei dir dran mit dem Täuschen? Ja, also ich denke, dass ich so eigentlich recht normal, sage ich mal, das nicht, stehe ich nicht besonders heraus. Mhm. Und mache seit einiger Zeit halt auch einen Job, wo, denke ich, nicht viele machen. Also ich arbeite auf einer Telefonline, also auf so einer Sexline, also einfach nebenbei, um ein bisschen Geld zu verdienen. Was machst du denn so in deinem, ich sag jetzt mal, normalen Leben? Ich bin Erzieherin. Ich bin ganz normal Erzieherin. Wie arbeitest du, wo arbeitest du? Im Kindergarten. Im Kindergarten. Genau, und das andere mache ich in meiner Freizeit, wenn ich Zeit habe. Mhm. Wie bist du drauf gekommen? Oh, das war ein Inserat in der Zeitung. Ja. Und ich dachte, das macht mir bestimmt Spaß oder ist interessant. Und dann habe ich da mal angerufen und konnte gleich anfangen. Macht es dir Spaß? Ist es interessant? Ja, Spaß teilweise. Also es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Ja. Das heißt, du hast nicht so viel Spaß. Gelegentlich. Gelegentlich doch. Ja, also es hat auch wirklich einen positiven Nebeneffekt, dass ich von meiner sexuellen Seite dass mir einiges klarer geworden ist. Ist das wahr? Ja, schon. Was ist dir denn klar geworden? Ja, also ich hatte schon immer das Gefühl in mir, dass ich so die dominante Seite, sagen wir mal, als Domina jetzt mal so ausgedrückt, in mir habe. Aber irgendwie habe ich das nie ausgelebt und warum auch immer, ich weiß nicht. Ich kann mir Julia mit der Peitsche auch gar nicht vorstellen. Ja, doch, aber das Julia klingt so nett und kümmert sich um die lieben Kleinen tagsüber und abends dann. Genau. Ja, dann bekam ich halt meinen ersten Sklaven und. Am Telefon, ja klar, und dann hat sich das wiederholt und dann habe ich festgestellt, dass mich das ja schon anmacht. Also du kannst hart mit Männern am Telefon umgehen? Ja, kann ich, sehr. Ja? Schon. Arbeitest du zu Hause? Ja, von zu Hause. Von zu Hause, das kann man so schalten, ne? Ich kann mich einwählen, wann ich Zeit habe, wenn ich Lust habe und dann arbeite ich, genau. Man verdient aber nicht so rasend viel Geld dabei, nee, ne? Nee, aber es ist einfach so als Zubrot, sagen wir mal so. Also ich mache das auch nicht, um jetzt die Mods Kohle damit zu verdienen, aber ja, es ist einfach. Wie lange telefonierst du so in der Regel mit einem Anrufer, einem Kunden? Das ist ganz unterschiedlich. Das kann eine Stunde dauern, es kann auch 10 Minuten. Also bei Sklaven ist es länger normalerweise, als wie wenn Männer anrufen, die halt einfach ganz normal, zu dem Punkt kommen wollen. Das geht dann so zwischen 3 und 5 Minuten und kann auch wirklich mal eine Stunde, eineinhalb Stunden. Wenn ich eine Stunde mit dir telefonieren würde wollen, was ich vielleicht gerne täte, wer weiß, ja, was müsste ich da berappen? Ja, also für die Männer zahlen so über 200 Mark dann die Stunde. 200 Mark, ja, das muss man immer vorstellen. 200 Mark, Jungs, für eine Stunde. Ja. So, von den 200 Mark, wie viel kriegst du davon? Ja, ich krieg 20 Mark die Stunde. 20 Mark ist nicht so dolle, ne? Nee, aber ist, wie gesagt, das ist okay. Ja. Also ich habe dadurch jetzt auch schon Bekanntschaften, sage ich mal, im weitesten Sinne bekommen und habe es dann auch in der Realität jetzt ausgelebt. Ehrlich? Ja. Das heißt, du hast dich da mit Kunden schon mal getroffen? Ja, aber das mache ich nur mit Kunden, mit denen ich wirklich lange telefoniere und dann auch auf Privatbasis. Also ich würde mich jetzt nicht... Das sind dann keine Kunden, wenn du dich mit denen triffst, das sind dann private. Ja, genau. Du nimmst dann kein Geld, wenn du dich mit denen... Ja, habe ich jetzt auch schon mal gemacht, aber das war mehr, ich weiß nicht. Julia, du kommst auf Abwägen, wenn das so weitergeht. So auf die Art, ne? Lebst du alleine? Ich lebe nicht alleine, aber mein Freund weiß zumindest Bescheid, dass ich die Neigung jetzt entdeckt habe und er toleriert, dass ich das auslebe. Moment, eins an andere. Du lebst mit einem Mann... Mhm. In einer Wohnung? Nein, ich lebe alleine. Ach, du lebst auch alleine? In einer Beziehung, ja. In einer Beziehung, ja. Weiß denn dein Freund, dass du diese Gespräche führst? Ja, der weiß das. Also wir sind 8 Jahre zusammen und er hat auch kein Problem damit, dass ich die Gespräche führe. Nicht eifersüchtig? Nö, weil er weiß, das ist für mich Job und wenn es mir gelegentlich Spaß macht, ist es ja okay. Nur hat der rausgekriegt oder du hast ihm erzählt? Das habe ich ihm erzählt. Nee, du hast ihm auch erzählt, dass du diese dominante Seite entdeckt hast. Ja, das habe ich ihm erzählt. Und weiß er auch, dass du dich mit diesen Männern schon mal triffst? Er weiß, dass es sein kann, dass ich das tue, sagen wir mal so. Also wir haben darüber gesprochen, er hat gesagt, er kann mir das nicht geben und das ist auch okay, das wollte ich mit ihm auch gar nicht. Er soll gar nicht geben, er soll nur den Hintern hinhalten, damit du ihn auspeitschen kannst. Nein, das würde mich auch nicht reizen. Achso, es muss dann doch jemand Neues sein. Ja, genau. Ja, ja, und von daher habe ich so, wie soll man sagen, Freibrief, das auszuleben. Also ihr habt dann eher eine offenere Beziehung. Ja, aber ich sage ihm nicht, ich treffe mich jetzt morgen oder so. Das würde ich nicht machen, weil es tut ihm weh. Und das, nach 8 Jahren ist das vielleicht auch dann eher zu verstehen. Nicht unbedingt, aber das... Ja, also ist mir schon auch wichtig. Also sonst hätte ich das auch jetzt nicht ausgelebt. Unsere Sendung heißt ja, in mir täuschen sich alle. Ja. Bei dir weiß es jetzt der Freund... Sonst irgendjemand noch? Also das mit der Telefonline wissen, ja, sag ich mal, der Freundeskreis schon. Ach, das wissen die Freunde schon, ne? Ja, aber das mit der dominanten Neigung und mit dem Ausleben in der Realität, das weiß noch eine sehr gute Freundin. Mhm. Könnte das sein, dass da sowas bei dir angestochen wurde? Ja, denke ich. Ne, dass dich das alles noch weiterentwickelt? Wahrscheinlich bist du schon ganz wibbelig, wenn du telefonierst. Hoffentlich ruft jetzt mal wieder jemand an, dem ich so richtig verbal zusetzen kann. Ja, das ist das Problem, dass es das halt nicht sehr oft vorkommt, dass wirklich auch Männer sind, die, ja... Wie, beschreib mir das mal. Julia, beschreib mir bitte mal so ein Telefonat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Oh, das ist ganz unterschiedlich. Nein, ich will das wissen mit da ruft dann irgendein Mann an, der devot ist, ne? Genau. Wie ist der denn am Telefon? Ist der ganz schüchtern schon? Und ja, ich muss einfach mal sagen, dass die meisten, wo da anrufen, die wollen das einfach mal nur ausprobieren. Die sind dann sehr schüchtern, sehr wortkarg, dann wirklich mich halt auch. Was sagen die denn dann? Sagen die, was sagen die? Das mal ausprobieren, erzieh mich mal, So, und wenn die dann sagen, erzieh mich mal, was machst du dann? Ja, das ist halt ganz unterschiedlich, ne? Julia, erzieh mich mal. Ja, ich würde ihn halt fragen nach seinen Neigungen. Wenn er dann sagt, er hat noch keine Erfahrung, dann frage ich ihn, er hat ja sicherlich schon Fantasie, also Vorstellungen sich gemacht. Was ihn so anreizt, dann sagt er vielleicht Leder oder Stiefel und dann sage ich zu ihm, er soll sich jetzt erstmal ausziehen. Er hat mit mir nur zu sprechen, wenn er ausgezogen ist. Also, ich wollte jetzt gerade mit dir das ein bisschen hier durchspielen. Gut, dann stelle ich mir das vor. Nur kommen wir jetzt in Probleme, wenn ich jetzt hier mich ausziehe. Genau. Ich glaube, dann habe ich das letzte Mal diese Sendung hier moderiert. Oh, oder du hast noch mehr Einschaltquoten. Oder wir haben die Einschaltquoten werden natürlich explodieren heute Nacht, eben. Klar, ja. Gut, also, viele machen es in der Fantasie nur mit, aber die meisten machen es in der Realität. Wir stellen uns jetzt mal alle vor, ich würde mich jetzt ausgezogen haben. Genau, ja. Ich bin ein ganz schüchterner Typ, ne? Und bin völlig unerfahren. Ja. Und sitze jetzt ganz hilflos und nackt vor meinem Telefon. Ja, und dann musst du dich erstmal vor mich hinknien. Mhm. Und dann, je nachdem, was seine Neigung ist, entwickelt sich das Gespräch halt unterschiedlich. Wenn er drauf steht, auf Stiefel oder als Lecksklave erzogen zu werden, dann muss er anfangen, meine Stiefel zu lecken. Ah ja. Dann muss er mir das ganz genau beschreiben, wie er das tut. Ich möchte es auch hören. Und je nachdem, wenn er das dann nicht so zu meiner Zufriedenstellung tut, muss er die Peitsche holen. Ja, und du gehst auch sprachlich hart mit den Jungs um, ne? Ja, schon. Also je nachdem, wie sie es wollen. Ich denke, ich kann sehr hart sein und sagen, jetzt leck meinen Stiefel. Oder? Ja, wenn ich jetzt nicht gut geleckt hätte, ne? Also wir reden ja von den Stiefeln. Ja, genau. Ist ja harmlos. Genau. Ich hätte jetzt nicht richtig geleckt. Wie würdest du mich denn dann zur Rechenschaft ziehen? Ja, schau nochmal hin hier auf die Stelle. Wieso ist ja noch was? Wieso hast du nicht richtig geleckt? Aber das könnte noch ein bisschen böser sein. Ja, aber das ist jetzt, ich kann das mit dir jetzt nicht so böse machen. Also du brauchst da, ich könnte mir vorstellen, du brauchst da auch schon eher vulgäre Wörter, ne? Oder? Muss nicht unbedingt sein. Nicht, also ich denke, es muss nicht immer nur so ganz hart dann sein. Mhm. Viele wollen das auch nicht. Also viele wollen so mehr dieses Bestimmende. Muss es nicht unbedingt super hart zu der Stimme sein, aber schon dieses Bestimmende und Konsequente. Okay, machen wir noch ein bisschen weiter. Also ich habe jetzt diese Lecknummer, habe ich jetzt gut abgezogen. Genau. Was dann? Ja, also das, wie gesagt, ich kann das gar nicht so pauschalisieren, das ist unterschiedlich. Also dann, wenn er es gut abgezogen hat, dann, was er mag. Also entweder ich klammer ihn dann, dass ich ihn im Klammern aufsetze. Also der ist ja ganz, wie ich, bin ja auch ganz unerfahren, ne? Dann möchte er es meistens ausprobieren. Ja, also mit Klammern würde ich dann auch gerne ausprobieren, würde ich jetzt zu dir sagen. Ne? Dann sage ich zu ihm, er soll sich Wäscheklammern holen. Wäscheklammer. Ja. Gut, gehen wir mal davon aus, ich hätte Wäscheklammern zu Hause. Habe ich zwar nicht, glaube ich. Gut, da habe ich mir die Wäscheklammern geholt. Genau, und dann würde ich sagen, dass du dir die erste Wäscheklammer mal so neben deinen Bauchnabel setzen sollst, dass du ihn draufkleben sollst. Dann gibst du so richtige Anweisungen, wie und wo man das machen soll. Ich ahne jetzt schon, wo die Wäscheklammer noch hin soll. Ne? Ich will es mir gar nicht vorstellen. Und dann merkst du auch schon, ob dem das gefällt, nämlich wenn der wimmert und stöhnt. Ne? Richtig. Und dann sagt der wahrscheinlich irgendwann mehr Wäscheklammern. So, nein, er sagt, ich meine, das hört man einfach. Also ich mache vorher auch aus, sie sollen, dass sie sich irgendein Wort sagen, Mädel oder sonst irgendwas, wenn es zu arg ist. Weil es gehört ja auch dazu, dass sie sagen nein und so weiter. So, jetzt habe ich 20 Wäscheklammern unten angeklackt. Na, so extrem muss das ja nicht sein. Na gut, sagen wir 3 oder 4. Ja, Jetzt weiter. Julia, weiter. Ja, dann ziehe ich halt, dass ich ihn so richtig schön ziehen an den Wäscheklammern und so ein bisschen drehen und die Wäscheklammern abziehen. Mhm. Und ich finde es halt richtig gut, wenn ich das dabei dann höre. Also, Also du findest es klasse, für dich ist das auch toll, wenn du hörst, wie der Mann stöhnt, indem er die Wäscheklammern abzieht. Ja, natürlich. Also wenn ich so das höre, das ist zwischen Geilheit und Schmerz, sage ich dann. Kommen denn diese Männer, nun können wir das Spielchen endlos fortführen. Mhm. Ne? Ich bin ja nur irgendwie so geimpft, als stinknormaler, sexuell orientierter Mensch, dass ich irgendwann auch mal meinen Orgasmus haben will. Ja, sie fragen mich dann vorher, also oder ich erlaube ihnen, dass sie das jetzt tun dürfen. Aber du bist ja wahrscheinlich auch so böse und quälst die Männer, dass sie das nicht immer. Dass sie es nicht tun dürfen, oder? Und dann werden die noch wilder. Das kommt ganz drauf an, wie zufrieden ich war mit ihm. Ach so. Und wenn ich das teilweise höre, dass sie es schon machen zwischendrin, ich meine, man hört das ja einfach an den Geräuschen. Und dann sagst du, hier, die Finger weg da unten. Ja, dann sage ich, er soll aufhören. Oder es gibt Schläge auf die Finger. Aha. Und irgendwann dürfen sie es dann machen. Wollen die das dann auch wirklich? Weil ich auch schon oft so aus SM-Kreisen gehört habe, dass es gar nicht letztendlich auf den Orgasmus ankommt, sondern auf dieses ganze Rumherum und das Spiel. Ich kann es nur sagen, die, wo ich jetzt hier an der Leine drauf habe, schon, ja. Mhm. Die schon, ja. Aber ich denke, dass da wenige ganz echte Sklaven auf so einer Erotik-Line anrufen. Also Julia, ich könnte schwören, wenn wir jetzt, was wir natürlich nicht tun werden, wenn wir jetzt deine Nummer durchgäben, ne, hättest du einen eine riesen Nachfrage, dann du kommst ganz gut rüber. Und ich glaube, dass man sich das gut vorstellen kann, wie du das machst. Ja, Als brave Erzieherin. Genau. Mir geht es manchmal schon so, wenn ich irgendwo Männer sehe, dass ich denke, na, vielleicht habe ich mit dir schon mal telefoniert. Das geht mir ja auch, wenn ich durch die Straße gehe. Wer weiß, wer das so ist. Hast du manchmal, wenn du deinem ganz normalen Beruf nachgehst und die lieben Kleinen dann hegst und pflegst, denkst du schon mal so an diese Welt und freust dich auf abends? Und ach so, ja gut, dass ich daran denke. Nee, also eigentlich, wenn ich dann anrufe, wenn ich mich einwähle. Mhm. Oder außer ich habe dann ein Date, sage ich mal, dass ich mich treffe. Und du hast auch, so habe ich es gerade ganz am Anfang unseres Gesprächs verstanden, es kann dann durchaus passieren, dass du auch sexuell sehr stimuliert wirst während des... Ja, schon. Mhm. Also ich denke, das ist rein menschlich, wenn einem entweder die Stimme gefällt oder wie der Mann redet, klar, natürlich. So weit, dass du auch selbst dabei onanierst? Na, das jetzt nicht, aber das ist mich einfach erregt. Also. Aber du hast noch nicht mit einem Kunden zusammen einen Orgasmus am Telefon gehabt? Nee, habe ich noch nicht. Also nicht über die Line dann. Das war dann mit Privatnummer, ja. Ach so. Also warum nicht über die Line? Aber weiß nicht, war einfach noch nicht so. Da waren noch nicht die guten Männer. Ich muss bei dir anrufen. Mach das. Ja, Julia. Telefonsexerin, die so die Hardcore-Geschichte entdeckt hat. Ja, richtig. Bei sich. Genau. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Und ja, viel Spaß und Erfolg weiter. Ja, alles tschüss. Gute noch, ne? Tschüss. Marcel? Jetzt muss ich mal meine Regie fragen, wer als nächstes drankommt. Ich habe hier keinen Marcel auf meinem Bildschirm. Dann haben wir jetzt Marcel 23. Habe ich doch hier. Hallo? Ja, spreche ich mit Marcel? Ja, richtig, ja, aber 23. 23, da war hier ein kleines Missverständnis. Marcel, 23 Jahre alt. Ja. Auch Doppelleben oder irgendwelche solche geheimnisvollen Dinge um dich herum? Ja, ich bin verheiratet seit 4 Jahren. Mhm. Habe auch eine Tochter, die aus dieser Ehe hervorgeht, beziehungsweise die Tochter ging schon vorher hervor. Und seit knapp 2 Jahren habe ich ein Doppelleben, dass ich halt auch mit Männern verkehre. Mhm. Und deine Frau weiß davon nichts? Nein, meine Frau weiß davon nichts. Mhm. Das ist meistens an den Wochenenden. Mhm. Wir machen das immer so, dass entweder meine Frau dann unterwegs ist oder ich, weil halt jemand aufs Kind aufpasst. Und ich fahre dann meistens nach Köln und treffe mich dann in Lokalen oder also, lass mich da auch anquatschen. Du gehst direkt gezielt in die schwulen Szene rein dann? Richtig, entweder am Heumarkt oder am Altermarkt. Ja. Suchst du nur den Sex mit einem Mann oder gab es in den letzten Jahren auch schon dass du dich verliebt hast in einen Mann? Gar nicht. Nur gar Sex? Nicht. Es ist nur der Sex. Es ist, sagen wir mal, der Sex alleine ist schön, aber danach fühle ich mich irgendwie dreckig oder ich weiß nicht, also danach fühle ich mich halt total blöd. Danach fahre ich meistens nach Hause und das war's dann halt, ne? Wo hast du denn den Sex mit den Männern dann? Meistens bei denen dann zu Hause. Du gehst mit denen nach Hause? Ja. Erzählst du denen, dass du verheiratet bist und ein Kind hast? Und nein, das sage ich nicht. Die denken, dass du ein normaler schwuler Mann bist aus der Szene so? Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also ich sage da gar nichts über mich, ne? Also ich sage auch nicht meinen Namen und so, ne? Wie hast du das denn bei dir entdeckt, dass du halt in dieser Richtung auch gestrickt bist? Das war ein purer Zufall. Ich bin mal in so eine Kneipe rein zufällig reingekommen und hat auch ein bisschen mehr getrunken wie normal und habe mich dann einfach bin einfach dann mitgegangen. Also ich wusste da nicht genau, was abgeht. Du hattest vorher null schwule Erfahrung, gar nichts. Gar nichts. Du hattest vorher auch keine Fantasien diesbezüglich. Nee, gar nichts. Das ist also erstaunlich. Mhm. Das ist, also ich weiß nicht, es ist, also der Sex, der hat mich befriedigt. Also der hat mir den Kick gegeben, aber was ist denn jetzt so für dich so sehr reizvoll an dem Sex mit Männern, im Gegensatz zu dem Sex mit deiner Frau? Ich weiß nicht, das Verbotene vielleicht oder das Unanständige oder das, ich weiß es nicht. Ach so, das heißt, wenn es ganz offen wäre, würde es dich vielleicht gar nicht mehr interessieren? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also es ist einfach, dass es keiner weiß, das ist halt. Aber das könntest du auch mit einer Frau haben, wenn, dass du, weiß ich, zu einer Prostituierten gehen würdest oder. Das wäre auch verboten und unanständig. Ich weiß nicht, also Sex mit einer Frau habe ich auch mit meiner Frau, ne? Also das ist also es ist gar nicht primär die Geilheit auf einen männlichen Körper, sondern es ist primär, dass du dich in einer verbotenen Zone da befindest. Ja, wahrscheinlich, weil danach, nach dem Sex ist mir doch eigentlich im Grunde egal. Also dann sag ich mal danke, tschüss und weg. Hast du denn auch Sex mit deiner Frau? Ja, ja. Und ist der für dich befriedigend und auch schön? Nein, also es ist mehr eine Pflichtübung als... Liegt das jetzt an eurer Beziehung oder liegt das generell an der Tatsache, dass sie eine Frau ist? Ja, es ist wahrscheinlich liegt es auch mehr an der Beziehung. Hast du denn auch noch andere... würdest du auch gerne mal mit einer Frau, mit einer anderen Frau mal wieder Sex haben? Ich weiß nicht, also nicht zu einer Prostituierten, also nee, aber also ich sag mal, ich flirte auch gern mit Frauen, so ist es nicht, also wenn ich denkst du, wenn du mit deiner Frau deine Pflichtnummer erfüllst, denkst du da an den Sex, an die sexuellen Erlebnisse mit den Männern? Nein. Um dich da in Fahrt zu bringen? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also wenn ich zu Hause bin, also da bin ich mehr der liebevolle Vater und ich könnte mir jetzt bei dir auch wiederum vorstellen, wie ich es gerade auch schon mal gesagt habe, dass deine Frau und vielleicht auch deine gesamte Umwelt vom Glauben abfallen würden, wenn sie das erfahren würden, was du da machst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also deine Frau sieht dich wahrscheinlich als stockheterosexuell. Ja, natürlich. Ne? Und wahrscheinlich als ganz treu. Ja. Und also ich kann ja, also ich schwöre es ja, dass ich keinen Sex mit einer Frau habe. Also Also dass ich, wenn ich jetzt, hast du auch für dich den Eindruck, dass das weniger schlimm ist, dass du gar nicht mal so ganz untreu bist, wenn du mit einem Mann was machst? Dass es schlimmer wäre, wenn du mit einer Frau fremdgehen würdest? Ja, denke ich schon, ne? Was natürlich Quatsch ist, ne? Ja. Sagen wir es mal ganz offen. Ja, sagen wir mal, nein, also ich würde niemals meine Frau wegen einem Mann verlassen. Mhm. Aber du betrügst ständig deine Frau mit einem Mann. Na toll. Ich weiß nicht. Ist das eigentlich Betrügen? Finde ich schon, ja klar. Ja, sicher, klar. Das finde ich völlig egal, ob das eine Frau ist oder ein Mann. Dann wäre das Betrügen ja auch, wenn ein normaler Mann zu einer Prostituierten geht. Ja klar. Ist das auch Betrügen? Ja klar. Was fragst du? Finde ich ja. Du findest es nicht? Nö. Nicht? Also ich meine, also bevor ich irgendwelche Frauen in irgendwelchen Parkhäusern anfalle und dann eintrieb. Ach, das ist nicht die Alternative. Es ist alles immer Betrügen, wenn man es verheimlicht. Wenn du deiner Frau jetzt offen erzählen würdest, hier, ich stehe auch darauf, mit meiner Mama ab ins Bett zu gehen. Ist es nicht in dem Sinne direktes Betrügen, weil du sie ja eingeweiht hast. Ach so. Nee, so habe ich das noch nie gesehen. Mhm. Bitte. Bist du denn eigentlich, würdest du sagen, dass du in dieser Ehe und auch in der Familie, bist du da glücklich? Ich bin glücklich, wenn ich bei meiner Tochter bin. Also das war ja auch ein Grund, warum wir geheiratet haben. Sie hat mir gesagt, dass sie schwanger ist. Und da habe ich gesagt, okay, da führt kein Weg vorbei. Wir heiraten. Ne? Also das war für mich schon wichtig. So. Also dass für mich ist Familie Vater, Mutter, Kind. Ne? Deswegen. Liebst du denn deine Frau? Ja, ich sag mal ja. Nicht, also es ist nicht die Liebe, die man sich da so vorstellt. Also klingt nicht so dolle. Nee, so dolle ist es auch nicht. Denke ich nicht. Aber ich. Klingt für mich auch so, als hätte das Ganze, du bist ja nun noch sehr jung, du bist 23 Jahre alt. Mhm. Als hätte das nicht so die große Zukunft. Ich würde mich nie von meiner Frau trennen. Allein wegen meiner Tochter. Wegen meiner Tochter. Aber wenn die Tochter nicht da wäre, würdest du es tun? Auf jeden Fall. Denn das ist ja ein ganz anderes Thema, wenn wir uns da erst reingehen. Ich bin ja immer der Auffassung, dass man das auch tun sollte, wenn das Gefühl nicht mehr da ist, weil das Kindern vermittelt wird, ob da Liebe ist oder nicht Liebe ist. Und ich glaube, dass Kinder besser damit umgehen können, mit ehrlichen Verhältnissen, auch wenn die Eltern getrennt sind, als in so einer Zweckgemeinschaft. Aber das ist ein weites Thema. Mhm. Das ist ein weites Thema. Also ich denke da nicht so. Also ich denke mal, Vater, Mutter, wenn dieses Umfeld da ist für ein Kind, ist das wichtiger, als wenn so ein Kind da nur beim Vater oder nur bei der Mutter lebt. Und dann. Wie soll das denn jetzt weitergehen? Willst du so deine Ausflüge kontinuierlich demnächst fortsetzen? Ja, was heißt kontinuierlich? Das ist, ich denke mal, einmal im Monat, wenn es hochkommt, vielleicht zweimal im Monat. Also es ist nicht jedes Mal. Was ist, wenn du dann so, ich weiß nicht, du wohnst wahrscheinlich irgendwo in der Umgebung von Köln. Ja. Du fährst mit dem Auto dann nach Köln. Mhm. Was ist, wenn du dann abends so losfährst, in welcher Stimmung bist du dann? Du weißt, du fährst jetzt in ein Schwulenlokal und wahrscheinlich wird jetzt irgendwas abgehen. Wie beschreib mir mal deine Stimmung. Ja, es ist wie Schmetterling im Bauch. Ne? Man ist gespannt, man weiß nicht, was passiert. Mhm. Ne? Man lässt sich überraschen, aber es ist mir auch passiert, dass ich mal nicht angesprochen worden bin. Ich wollte gerade sagen, du hast ja wahrscheinlich nicht immer einen Treffer abends. Ja, aber dann bin ich auch nicht irgendwie enttäuscht oder so, ne? Mhm. Also dann gehe ich halt zu meiner Frau und sagen wir mal, wenn ich jetzt unbedingt Lust habe, dann schlafe ich halt mit meiner Frau dann. Also wenn es jetzt also unbedingt sein muss. Also wenn es um Sex geht. Wenn du richtig geil bist, sagen wir mal. Ja, richtig, genau. Mhm. Hast du, plagt dich ein schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber? Wegen dieser Sache? Nö. Nö? Nö. Das hab ich mir gerade schon gedacht, dass, weil du dir das so zurechtgebogen hast, dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Ja, also. Was meinst du denn, was passiert, könnte ja passieren, dass das mal irgendwie durchsickert? Dass irgendjemand dich da erkennt und das an deine Frau weiterträgt? Ja, deswegen, also meine Frau kommt ja aus dem Düsseldorfer Kreis, deswegen fahre ich ja schon extra nach Köln. Na, es gibt die verrücktesten Zufälle im Leben, Marcel. Ja. Ich meine, insofern, du hältst das jetzt so hoch, da Mutter, Vater, Kind und das alles Idylle ist, obwohl es keine Idylle ist, damit riskierst du das ja auch. Ne? Damit, dann wäre ja diese Idylle zerstört, wenn deine Frau das irgendwie rauskriegt. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mhm. Auf jeden Fall passt auch dein Leben und das, was du jetzt erzählt hast, passte sehr gut in unser Thema heute Nacht. Mir täuschen sich alle. Das weiß natürlich dann kein Mensch, ne? Außer dir. Oder hast du einen Vertrauten, dem du das erzählst? Nee, niemand. Mhm, ja. Du weißt niemand darüber Bescheid. Mhm, ja. Ich danke dir für dein Vertrauen. Alles klar, Domian. Alles Gute, Marcel. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unser Thema. In mir täuschen sich alle. Da haben wir einige harte Geschichten gehört. In der Technik, Anne Buchholz. Morgen sind wir im Fernsehen, 15 Minuten später. Um 1.15 Uhr sind wir im Fernsehen, im Radio bei 1 Live fangen wir aber wie gewohnt pünktlich um 1 Uhr an. Morgen ist unsere Show wieder offen für alle Themen und ihr könnt wie immer ab 0 Uhr hier bei uns anrufen. Und ich wünsche euch jetzt eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye.